Jungs hätten wir beinahe vergessen, unseren Lieblingsgast an den Keyboards anzusagen, vorzustellen. Buddy an den Keyboards! Hey! Wie kann man Buddy vergessen? Aber jetzt will ich euch hören, helft mir! Ich bin ein alter Mann! Wenn ich dich seh, tut mir das Herz so weh. Aha, aha, hey. Ich bin verrückt nach dir vom Kopf bis zum Zeh. Als ich dich sah, ich kann mich ganz genau erinnern, warst du umringt von solchen Müsli-Fresser-Spinnern. Das hätte mir schon eine Warnung sein sollen. Doch liebestrunken hab ich nix mehr wahrnehmen wollen. Ich hab gebuhlt am Anfang nur mit meinen Augen und konnte, was ich da so sah, fast gar nicht glauben. Ich sah nur Lippen und die Brüste, diese Pralle. Ich wollte reden, doch konnte nur noch leiden. Aber wenn ich dich seh, tut mir das Herz so weh. Jetzt ist schon immerhin ein Wochenende rum. Drum weiß ich, dass du am liebsten dich reden hörst. Die Wahrheit dieser Welt begehrst du als Eigentum und merkst nicht, wie du dich und mich damit zerstörst. Ich schreibe Lieder und knie wieder nieder wie ein Fieber. Und du findest mich gewöhnlich und lau. Wir sind wohl doch zwei ganz verschiedene Kaliber. Ich bin zu dick und viel zu dünn ist deine Haut. Aber hey, wenn ich dich seh, tut mir das Herz so weh. Aber hey, ich war verrückt nach dir vom Kopf bis zum Zeh. Brille sitzen. Ich bin mir sicher, der passt besser zu dir. Der regt sich nie auf, der gerät niemals ins Schwitze. Nimm ihn und lass die Finger von mir. Der Typ kann zuhören, töpfern, streichen, flicken, weben. Und er studiert seit Jahren Soziologie. Vielleicht kann der dir Halt fürs Leben eben geben. Auf Mate, Tee und auf Harmonie. Ich war verrückt nach dir vom Kopf bis zum Zeh. Yeah. Ich war verrückt nach dir von Kopf bis zum Zeh. Aha, aha, hey. Mir tut das Herz weh, wenn ich dich so seh. Schnackelibum! Ja, Hosen runter. Stimmt.